Zur Abschreckung bestraft wird. Thank you.

da rein. Und das ist Frage. Das war ein guter Sender. Mario Porter, wo ist denn das? Mario Porter mit Schwanika. Bestimmt ein Piratensender. Aber mach, kriegst du nicht. Mach aus, mach aus, Radio. Mach aus, okay. Stimmen wir selber was. Zu bringen. Wir streichen aus alle, die wir kennen, uns eingeschlossen, und wir treten ein in den ewigen Frühling. Wir sehen die himmlischen Heerscharen mit den ewigen Joints auf ihren Wolken sitzen, und ihr Gesang steigt unaufhaltsam in den Händen der Sonne. Joints, und gemeinsam schweben wir zu den immergrünen Liebewiesen, und wir stimmen ein in den Lobgesang der Engel auf Lordy Drug. Thank you. touch me if they make love somewhere. There are shots in my soul. There's love in my heart, and I try to be cool. When it tears me apart, I take a look inside, I'm on my way. I take a look inside, I'm on my way. I wander through the building of my thoughts. I stroll about the tissues of my brain. There's war in a new. There's peace on a wall, health and plague on a broom. They will whisper and call. I take a look inside. Take a look inside, I'm on my way. The world outside keeps going round its way. We'll stop tomorrow, or right now today. Oh, did it even yesterday? apokalyptische Schlacht im Land der Himmelsburgen und goldenen Städte. Dann endlich vermochte Arcana, sein flammenspeiendes Drachenschwert sinken zu lassen. Die Götter der Finsternis vermochten nichts gegen seine strahlende Stärke auszurichten. Vernichtend geschlagen flüchteten Cthuls Dämonen in klaffende Erdspalten und flohen zurück in ihre düstere Schattenwelt. Die Kunde vom Sieg des Götterpaares eilte in Windesschnelle durch das Reich. Im Triumphzug kehrte Flaming Bess mit Arcana an ihrer Seite zurück in den Regenbogenpalast. Und das Fest der tanzenden Götter begann. Durchsichtige Elfen entlockten gläsernen Flöten sphärische Klänge. Und diamantene Weinkelche machten die Runde, ohne jemals zu versiegen. Hofnarren trieben ihr neckisches Spiel, während Flaming Bess und Arcana im Lichtkranz der Himmelskuppel tanzten. Auf ein alte Schwein ist, kam Polizei, die nahm ihn mit und bald war er frei. Leute im Gasthaus, sie trinken viel Bier und Hirn ist menschlich. Im Allgemeinen wird sehr wenig gedacht und wer denkt dabei schon gleich an Hexenjagd? Fast, and the women have no hope. us, O Lord. Catch a singing bird on the road. Catch a singing bird on the road. Homes are a soft steel stick and busted a quid else chomp. Old servants lock their mobsters, no growing mobsters by their own. Not a tan in the roadside sweeper, Tom is scary than the railery. Not a tan in the roadside sweeper, Tom is scary than the railery. Away come drops on my accident to a couple hands of a song. I'm moving hard in the waiting room without an ambulance. As over hand, they call to get in touch at their own desperation like me. Moments of touch and moments of freedom. Moments of touch and moments of freedom. From last February. Had come to thank the celebration. Fused to the wall in the side. I thank Mars for letting grow rankly, waiting in vain. Poisonous green bark is up with water. In the passports for the drought, Moss had come to cast an eye. With no claim on drinking my brandy. across the